15. Sie hören wieder einige Beispielwörter zum Üben der Aussprache. Nach jedem Wort folgt eine Pause zum Nachsprechen. Casado. Professora. Universidade. Prazer. Solteiro. Zélia.